Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das trojanische Pferd. Ich hatte mir ein Buch über Computer gekauft und blätterte lustlos darin herum. Ich hatte bei einigen anderen Fällen schon mit diesen Dingern zu tun gehabt, aber noch war keiner meiner Auftraggeber auf die Idee gekommen, mir ein solches Höllending zu schenken. Herr Glor sah auch nicht gerade wie jemand aus, der an Privatdetektive Geschenke verteilt. Er setzte sich und musterte misstrauisch das Buch, das auf meinem Schreibtisch lag. Sie sagten mir am Telefon, dass Sie mehr als nur eine Ahnung von Computern haben. Na und? Wollen Sie mich abfragen oder soll ich in Ihrem Geschäft nach dem Rechten sehen? Computer spielen dabei aber eine entscheidende Rolle. Und was ist mit den Krankheiten in Ihrem Betrieb? Was denn für Krankheiten? Sie sagten etwas von Viren am Telefon. Computerviren, Maloney. Jemand will mich schädigen. Es tauchen beinahe jeden Tag neue Viren auf. Wo eigentlich sind es ja keine Viren, das behaupten meine Spezialisten. Auf jeden Fall ist gestern wieder eine dieser teuren Anlagen kaputt gegangen. 15.000 wird einfach im Eimer, wörtlich Maloney. Einer meiner Angestellten hat den Computer in einen Eimer voll Wasser geschmissen. Und weshalb hat er das getan? Weil auf seinem Bildschirm die Meldung kam, das System ist überhitzt, Explosionsgefahr, sorgen Sie sofort für Abkühlung. Das übernimmt doch alles die Versicherung. Ja, aber die Daten, die verloren gehen, kann uns niemand ersetzen. Und die Zeit. Es dauert manchmal Tage, bis alles wieder so eingerichtet ist, wie es war. Vielleicht hat sich einer Ihrer Computerspezialisten einen Scherz erlaubt. Ich stelle prinzipiell keine Scherzbolde ein. Wer sich bei mir bewirbt, dem werden drei Witze erzählt. Wer dabei lacht, kriegt die Stelle nicht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass Humoristen immer etwas Subversives an sich haben. Wem sagen Sie das? Und Sie glauben also, dass sich einer dieser Humoristen zum Ziel gesetzt hat, Ihre Firma zu ruinieren? Vielleicht dieser Emil Steinberger oder der lustige Kurt Felix. Seine Frau soll ja schon zweimal über ihn gelacht haben, seit sie ihn kennt. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Maloney. Ich möchte, dass Sie in meiner Firma zum Rechten sehen. Sofort. Geld spielt keine Rolle. Aber gehen Sie diskret vor, melden Sie sich bei Herrn Mumenthaler. Er ist der Leiter der Informatikabteilung. Ich nickte artig und wartete dann darauf, dass mir Herr Glor einen hübsch anzusehenden Scheck rüberschob. Ich schaute das Papier noch eine Weile an und machte mich dann auf den Weg zu Herrn Glors Firma. Mumenthaler war ein großgewachsener, schlaksiger Mann um die 40. Er roch nach Kaugummi und hatte die Ausstrahlung eines abgelaufenen Halbtagsabonnements. Das sind keine Viren, nicht einmal trojanische Pferde. Was denn für Pferde? Trojanische Pferde sind im Computerjargon harmlose Programme, in denen sehr gefährliche andere Programme eingebaut sind, die dann plötzlich, zum Beispiel an einem bestimmten Datum, aktiviert werden. Wenn es weder Pferde noch Viren sind, was dann? Ganz normale kleine Programme, die wie Viren zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert werden. Meist machen sie nichts anderes, als eine Botschaft auf den Monitor zu zaubern. Einmal kam zum Beispiel die Meldung, ich habe Durst, bitte schütten Sie eine Tasse Tee auf die Tastatur. Und? Hat er getrunken? Mittlerweile sind unsere Mitarbeiter gewarnt, aber einige Computer sind zerstört worden. Und wer solche Programme schreiben und hier auf dem Netz verbreiten kann, der kann unter Umständen auch echte Virenprogramme herstellen. Wer käme für so etwas in Frage? Jeder, der eine Ahnung von Computerprogrammierung hat. Es muss kein Spezialist sein. Und wer hier im Betrieb könnte es sein? Nur ein paar. Und die wurden überprüft und werden beobachtet. Vielleicht ist es ein Ehemaliger, der sich rächen will. Herr Glor hat eine ganze Reihe von Leuten entlassen in den letzten Jahren. Ich bedankte mich für die Auskünfte und besuchte dann die Personalchefin. Sie war eine resolute Frau mit nicht genau definierbarem Alter. Sie war attraktiv und hätte in jeder Fernsehserie als gut aussehende Mutter jüngere Männer verführen können. Mich musterte sie wie einen aussichtslosen Bewerber auf einen nicht mehr existierenden Posten. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Gelassenheit ausströmen. Wir stellen im Moment keine neuen Mitarbeiter ein. Zudem legt unsere Firma großen Wert auf das äußere Erscheinungsbild. Leute wie Sie sorgen für Unruhe. Das sieht man Ihnen an. Danke für die Blumen. Ich werde das berücksichtigen, falls ich diese Firma eines Tages kaufen werde. Für Sie werde ich dann einen Platz am Empfang reservieren, als Fußabstreifer. Bitte? Ich glaube, ich habe das nicht verstanden. Ach so, ich habe ganz vergessen, dass Sie auch zu denen gehören, die glauben, Ironie sei eine Krankheit der Fußgelenke. Vielleicht könnten Sie jetzt zur Sache kommen. Ich möchte von Ihnen eine Liste aller Mitarbeiter, die in den vergangenen 5 Jahren entlassen worden sind. Zudem möchte ich, dass ich alle unzufriedenen Mitarbeiter sprechen darf. Das geht nicht. Wenn Sie alle unzufriedenen Mitarbeiter versammeln, arbeitet niemand mehr hier. Und die Liste der Entlassenen? Das Telefonbuch dieser Stadt ist ein Klacks dagegen. Die Frau hatte nicht übertrieben. Die Liste der möglichen Täter umfasste ein paar hundert Namen. Vielleicht waren es auch ein paar tausend. Ich schaute sie mir an, während ich das Gebäude verließ. Dabei übersah ich beinahe einen Mann, der mir entgegenkam. Na, Maloney, vertieft in Ihre Schuldenbelege? Oder sind das die Namen aller Klienten, die Sie in den vergangenen Jahren verloren haben? Nein, das sind die Namen der Personen, die von Polizisten Ekzeme bekommen. Wissen Sie vielleicht, wo ich hier die Geschäftsleitung finde, Maloney? Herr Glor? Keine Ahnung. Glor ist tot. Wir suchen seine Stellvertreter. Wie bitte? Was ist mit Glor passiert? Wurde vor einer Stunde tot aufgefunden. Erstochen. Sie haben doch nicht etwa etwas mit ihm zu tun gehabt, Maloney? Ich fluchte laut und polterte mit der Hand gegen eine Tür. Der Polizist schaute mir fasziniert zu und ging dann seines Weges. Ich blieb noch eine Weile stehen und dachte an unendlich lange Dünen irgendwo am Meer. Doch so sehr ich mich auch darauf konzentrierte, das Bild wurde jedes Mal von einer Gestalt getrübt, die blutend herumlag. Der Tatort war ein Haus in der Innenstadt. Glors Leiche lag im Treppenhaus. Die Polizei wuselte herum und sicherte Spuren, und ein Zeuge stand gelangweilt daneben. Ich verdrückte mich zusammen mit dem Zeugen und dem Polizisten in eine der Wohnungen. Sie haben den Mord beobachtet, junger Mann. Nein, ich habe nur Herrn Glor gefunden. Er war tot. Sie kannten Herrn Glor? Ja, ihm gehörte dieses Haus. Ich habe früher auch einmal für ihn gearbeitet. Interessant. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Vielleicht haben Sie etwas gehört. Stimmen. Hatte der Tote vielleicht mit jemandem Streit? Streit? Nein, eher im Gegenteil. Was meinen Sie damit? Wie heißt die Dame? Wie bitte? Was soll die Frage, Maloney? Glor hat nicht hier gewohnt. Das war wohl mehr so eine Art Zweitwohnung. Und wozu brauchte er die? Ich möchte ja nichts Schlechtes über ihn sagen. Jetzt, wo er tot ist, sowieso nicht. Aber er hatte immer mal wieder eine junge Frau dabei, wenn er hier auftauchte. Und wen hatte er heute dabei? Ich habe sie nicht gesehen, nur gehört. Silvia Studer heißt sie. Da haben wir es. Was haben wir, Maloney? Allerhand. Sie sprechen wieder einmal in Rätseln, Maloney. Kann ich jetzt gehen? Ich habe nämlich noch eine Verabredung. Der Polizist brummte etwas vor sich hin. Ich folgte Löffler und fragte ihn draußen nach der Adresse dieser Silvia Studer. Er gab sie mir. Die junge Frau wohnte in einer kleinen Altbauwohnung. Ein Kollege von Ihnen hat schon bei mir angerufen. Es ist entsetzlich. Rudolf war so ein lieber Mensch. Wie lange kannten Sie Herrn Glor schon? Seit einem Jahr. Wir haben uns geliebt. Das können Sie mir glauben. Auch wenn Sie noch anderes hören werden über unsere Beziehung. Und wer sollte uns noch anderes darüber erzählen? Naja, zum Beispiel dieser Löffler. Ein unsympathischer Kerl. Er redet dauernd über komplizierte Dinge und irgendwelche Philosophen oder was. Es macht ihm richtig Spaß, über Dinge zu reden, die außer ihm niemand versteht. Rudolf sagte zwar immer, dieser Löffler sei ein Genie. Aber wenn Sie mich fragen, ist das nur einer dieser Parasiten, die wir mit unseren Steuergeldern finanzieren? Wer könnte am Tod von Herrn Glor ein Interesse haben? Diese Frau Peter, die Personalchefin. Sie hat Rudolf früher einmal geliebt. Vielleicht liebt sie ihn immer noch. Er hat immer über sie gelacht. Aber diese Frau hat etwas Fanatisches an sich. Ich glaube, tief in ihrem Innern hat sie Rudolf gehasst. Und wie steht es mit Ihrem Motiv, Frau Studer? Ich habe kein Motiv. Ich habe ihn geliebt. Ich liebe ihn noch immer. Ich werde ihn immer lieben, bis in alle Ewigkeit. Nun passen Sie mal auf, dass Sie nicht an Ihrem Gesülze ersticken. Sie sind nicht von der Polizei, nicht wahr? Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Sofort! Ich ließ mich nicht zweimal bitten. Sie fauchte mir noch einige Verwünschungen entgegen und all das passte nicht ins Bild der trauernden Geliebten. Ich machte mich auf den Weg in Glors Firma und besuchte die Personalchefin. Frau Peter empfing mich noch immer nicht so, als ob sie mich bedingungslos einstellen würde. Kein Wunder, dass dieses Biest mir etwas anhängen will. Die ist doch genauso wie alle anderen. Mir hat Herr Glohe vertraut. Niemand außer mir ist so lange hier im Betrieb. Ich habe sie alle kommen und gehen sehen. Ich habe alle erlebt, wie sie kamen und wie ihre Röcke immer kürzer wurden und wie sie mit hochrotem Kopf aus Glohs Büro gingen. Und wenn er genug von ihnen hatte, musste ich mir etwas ausdenken und die Damen entlassen. Herr Glohr hat alle seine Geliebten hier in der Firma beschäftigt. Beschäftigt ist dafür vielleicht richtige Wort. Und diese Frau Studer? Freie Mitarbeiterin. Herr Glohr wollte ihr heute Nachmittag sagen, dass er Schluss machen möchte mit ihr. Vielleicht hat er es ihr auch gesagt. Und dann hat sie ihn erstochen. Das wollten Sie doch sagen, nicht wahr? Sie war nur hinter seinem Geld her. Er wollte ihr das Haus überschreiben. Stellen Sie sich das mal vor. Wenn bei Männern die Hormone tanzen, dann fliegt das Hirn in die Hose und spielt Verstecken. Ich wusste nicht, ob ich ihr glauben konnte. Mein Klient war tot und offenbar gab es eine ganze Reihe von verdächtigen Personen. Ich ging vorerst einmal zurück in mein Büro und blätterte ein wenig in dem Computerbuch. Erst jetzt fiel mir wieder ein, dass ich eigentlich nicht wegen eines Mordes, sondern wegen einiger Computer in diesen Fall hineingezogen worden war. Ich fasste mir an meine Schaltstellen und kombinierte Bit um Bit zu Bytes und Megabytes. Doch es wollte einfach nichts Gescheites dabei herauskommen. Vielleicht musste ich mir bei Gelegenheit einen Drucker kaufen und diesen an meinen Kopf andocken. Mehr als die Lebensweisheiten eines Polizisten würde dabei alleweil herausschauen. Ich machte einen langen Spaziergang und betrachtete unterwegs die vielfältigen Bemühungen der Architekten und Bauunternehmer, sich künstlerisch auszudrücken. Dabei fiel mir wieder einmal auf, wie viel Elend auf dieser Welt dadurch hervorgebracht wird, dass sich die Leute selbst beim Häuserbauen zu noch höherem berufen fühlen. Vielleicht war es wieder einmal an der Zeit, den Leuten machen, dass Kreativität an sich noch nicht unbedingt etwas Positives sein musste. Ich beendete meine gedanklichen Höhenflüge dort, wo alle Gedanken schnell und effizient erledigt werden, bei der Polizei. Wir waren in der Zwischenzeit auch nicht untätig, Maloney. Das glaube ich Ihnen gerne. Wie viele unschuldige Omas haben Sie denn verhaftet in der Zwischenzeit? Dieser Herr Glohr wurde mit einem Messer erstochen. Tatsächlich. Ich dachte schon, man habe ihm einen Videorekorder in den Bauch gestoßen. Toller Witz, Maloney. Ich habe einen besseren. Nur das nicht. Ich habe mich noch nicht gegen Ihren Humor versichern lassen. Die Prämien kämen viel zu hoch. Glor hatte auch noch zwei gebrochene Rippen. Man hat ihm das Messer ziemlich unsanft in den Brustkasten gedrückt. Wenn Sie Mann sagen, meinen Sie dann auch Mann? Volltreffer, Maloney. Wir gehen davon aus, dass Glor von einem ziemlich kräftigen Mann erstochen wurde. Einer, der zudem etwa 1,80 Meter groß ist. Was sagen Sie nun, Maloney? Ich sagte natürlich nichts und ging wieder. Eine Stunde später stand ich im Büro der Personalchefin und schaute einem besonderen Schauspiel zu. Frau Peter und Frau Studer lagen sich in den Haaren. Ich blieb außer Reichweite und genoss den Anblick. Verlassen Sie sofort dieses Büro! Sie Schlampe! Mörderin! Selber Schlampe! Sie alte Giftnudel! Sie übrig gebliebene Aktennotiz! Das muss ich mir nicht bieten lassen! Nicht von einem Flittchen wie Ihnen! Sie Silikonstatue! An Ihnen ist doch nicht einmal der Hintern echt, auf dem Sie sitzen! Und Sie? Na, sowas wie Sie kann man doch höchstens noch in einem Brockenhaus ausstellen. Ihre Wirkung auf Männer ist etwa so aufregend wie ein Bild der Mona Lisa. Von hinten. Wenn Sie nicht sofort den Mund halten, lasse ich die Luft aus Ihrem BH. Nur zu, meine Damen, nur zu. Wenn Sie so weitermachen, organisiere ich noch ein paar Zuschauer. Und dann verlangen wir Eintritt und gehen anschließend auf Tournee. Sie halten sich da raus, Sie Schmalspurschnüffler. Genau, das ist doch ein Derrick für Obdachlose, geistig meine ich. Vielleicht wäre es doch besser, man würde bei Ihnen ein wenig die Luft ablassen. Ich dachte, es würde Sie vielleicht interessieren, wer Herrn Glor umgebracht hat. Die da! Nein, die da! Die da! Die da! Die da! Die da! Ach was, am Tatort war die nie da. Nachdem wir das nun hinter uns gebracht haben, können Sie mir vielleicht noch verraten, in welcher Funktion Herr Löffler früher für Herrn Glor gearbeitet hat. Löffler? Der Mann, der in einem der Häuser von Herrn Glor gearbeitet hat? In unserer Liebesgrotte. Bis dahin haben Sie es nie geschafft, Sie... So, jetzt aber den Mund zu, Frau Studer. Sieht doch auch gleich viel hübscher aus. Löffler hat ein EDV-Programm erarbeitet. Dachte ich mir's doch. Hat dieser Löffler meinen Rudolf umgebracht? Ihren Rudolf? Ich reiß Ihnen gleich Ihre Perücke vom Kopf. Ich ließ die beiden stehen und ging zu dem Haus, in dem mein Klient umgebracht worden war. Zu meinem Erstaunen traf ich auf die Polizei. Wir haben ein Barthaar gefunden. Toll! Und jetzt untersuchen Sie alle Bärte der Stadt. Da fangen Sie am besten bei der Regierung an. Wir haben den Besitzer des Barthaares bereits ausfindig gemacht. Er wohnt hier. Und wissen Sie, wo wir das Barthaar gefunden haben? Unter einem Fingernagel des Toten. Da staunen Sie, nicht wahr, Maloney? Doch, doch, das ist toll. Dann verhaften Sie den Kerl ruhig. Es gibt allerdings noch ein Problem. Wir haben noch kein Motiv für die Tat gefunden. Es sei denn... Dieser Löffler sei ebenfalls in diese junge Frau Studer verknallt gewesen. Da fragen Sie ihn am besten selber. Da kommt er. Was ist los? Brauchen Sie meine Zeugenaussage nochmal? Ich verhafte Sie wegen Mordes. Sie können den Löffel gleich abgeben, Herr Motiv. Ich will sagen, rücken Sie das Motiv heraus, Herr Löffler. Hat er zu viel Parkbußen verteilt in seinem Leben? Das soll ganz schön aufs Gemüt schlagen. Sie haben keine Chance, Herr Löffler. Das sagen alle. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Da täuschen Sie sich aber. Ich habe ein Barthaar in der Hand. Seien Sie froh, dass es ein Barthaar ist und kein Ausschlag. Sie haben, Glor, vor Jahren ein Computerprogramm geschrieben. Ich gehe jede Wette ein, dass mit dem Programm etwas nicht stimmte und dass Glor Sie zur Rede stellte. Zudem wollte er Sie aus dem Haus rausschmeißen, weil er das Haus Frau Studer schenken wollte. Stimmt das, Löffel? Löffler? Blödsinn! Alles Blödsinn! Das Programm lief einwandfrei. Es hatte nur eine kleine Ergänzung, von der nur ich wusste. Sie geben also alles zu. Ich habe vorhin erfahren, dass Sie in der Firma herausgefunden haben, was und wie ich die Software manipuliert habe. Es hat keinen Sinn mehr zu leiden. Das Programm erledigte die ganze Lohnbuchhaltung und ich hatte es so eingerichtet, dass das Programm an mich dachte. Ich ließ mir Geld auszahlen und löschte dann die Eintragung. Das ging alles automatisch. Eigentlich war das Programm ein perfektes trojanisches Pferd. Ein Pferd? Sie haben Herrn Glor mit einem Pferd betrogen? Aber wie kann man bloß auf solch abwegige Gedanken kommen? Wir hatten Streit. Ja? Er wollte mich rausschmeißen aus dem Haus und er drohte mir an, mich anzuzeigen. Da drehte ich durch. Ich habe den Kerl mit seinen Miezen nie gemocht. Und die Viren im System, stammen die auch von Ihnen? Nein. Glor hat mir davon erzählt. Da muss jemand anderer ihm einen Streich gespielt haben. Nur wegen diesem Idioten ist das Ganze überhaupt aufgeflogen. Jahrelang hat sich niemand groß um die Anlage gekümmert. Löffler wurde verhaftet und der Polizist kaufte sich ein Tierlexikon und suchte darin vergeblich nach dem trojanischen Pferd. Ich überlegte mir, ob ich es nicht doch einmal mit einem Computer versuchen sollte, denn offenbar konnte man damit ganz schön was anstellen.